Herzlich willkommen zum Podcast Orte des Gedenkens. Für die 7. Episode von Orte des Gedenkens habe ich mich nach Berlin-Schmargendorf begeben. Mir gegenüber sitzt Frau Gisela Kurze, Historikerin und langjähriges Mitglied des deutschen Zweigs der Menschenrechtsorganisation Memorial. Im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit für Memorial hat sich Frau Kurze jahrelang für den Erhalt des ehemaligen KGB-Gefängnisses in Potsdam eingesetzt. In der Leistikowstraße Nummer 1 richtete die sowjetische Militärspionageabwehr, kurz SMERSH, ein Untersuchungsgefängnis ein, das erst 1994 im Zuge des Abzugs der russischen Truppen geschlossen wurde. Ich möchte mit Frau Kurze darüber sprechen, was sich an diesem Ort zugetragen hat und wie an die Ereignisse seit dem Abzug der russischen Truppen erinnert wird. Frau Kurze, ich freue mich sehr, dass Sie mich heute in Ihrem schönen, hellen Büro empfangen und bitte Sie zunächst darum, uns einen Überblick über die Geschichte des ehemaligen KGB-Gefängnisses zu geben. Wer waren die ursprünglichen Besitzer des Hauses und wie wurde es genutzt, nachdem es in die Hände der sowjetischen Militärspionageabwehr geraten war? Das Haus Leistikowstraße in Potsdam gehörte dem evangelisch-kirchlichen Hilfsverein, der dort die zentrale Stelle der evangelischen Frauenhilfe beherbergte, und es war zugleich Amtssitz des geschäftsführenden Direktors und Versandort von theologischen Büchern und der Zeitschrift Der Bote. Nach der Potsdamer Konferenz 1945 im Juli, August wurde das Haus beschlagnahmt von der sowjetischen Armee, von der Roten Armee, und hier nun ganz speziell von der Militärspionageabwehr SMERSH. Es wurde sofort als Gefängnis genutzt, und zwar kamen in Verdacht alle, die zu ehemaligen nationalsozialistischen Organisationen gehörten, das ist klar, aber auch alle, die gegen die sowjetische Besatzungsmacht selbst und gegen die Umstrukturierung der sowjetisch besetzten Zone eventuell oder deutlich in Opposition standen. Das Problem der Entnazifizierung anbelangt, was ja bei der Potsdamer Konferenz natürlich angesprochen und thematisiert wurde, muss man sagen, dass das also am wenigsten zum Tragen kam. Was das Haus besonders deutlich nach der Wiedereröffnung 1994 darstellte, war, dass sehr viele Jugendliche in diesem Haus gefangen waren, denen man die Werwolf-Zugehörigkeit vorwarf und unterschob, obwohl es zu weit über 90% überhaupt nicht zutraf und diese Organisation auch in Potsdam gar nicht wirksam wurde. Aber es war der Vorwurf, der den jungen Häftlingen gemacht wurde. Wie alt waren diese jungen Häftlinge im Durchschnitt? Ja, also der Durchschnitt war 14, 15, 16 Jahre. Als Jugendliche gelten sie ja bis zu 20 Jahren. Frau Kurze, außer diesen jugendlichen Häftlingen, wer wurde dort noch festgehalten? Wir haben eigentlich keinerlei offizielle Quellen, also Gefangenenlisten oder Verurteilungslisten oder so etwas aus dieser frühen Zeit gibt es nicht, beziehungsweise die sind auch nicht einsehbar, weil es sich eben um eine geheimdienstliche Organisation handelte. Wir wissen eben nur aus den Erzählungen der ehemaligen Häftlinge. Es waren natürlich auch ehemalige PGs, also Parteigenossen der NSDAP, gab es in dem Haus. Es gab in dem Haus Denunzierte, Leute, die von Nachbarn oder von Arbeitskollegen oder von heimgekehrten Soldaten oder anderen denunziert wurden als dem alten System Ergebene. Es gab sowjetische, auch Angehörige der Roten Armee, die sich durch kriminelle Aktivitäten, durch Fluchtgedanken, durch Fluchtunternehmungen oder durch Hören ausländischer Sender, durch eventuellen Besuch in West-Berlin, was ja durchaus möglich war. Jeder, der sich in irgendeiner Form verdächtig machte, in der Zivilbevölkerung als auch in der sowjetischen Armee, denn in dem Haus waren nicht nur Deutsche, und das ist sehr wichtig, es waren, und das nun ganz dezidiert seit etwa 1953, sowjetische Häftlinge drin. Bis 1953 waren sehr viele Deutsche, dann übernahm im Grunde die Stasi oder das MFS die Verfolgung der Deutschen. Es waren dann nur noch sowjetische Häftlinge im Haus. Mhm. Frau Kurze, wo wurden also diejenigen, die von der SMERSH verdächtigt wurden, unmittelbar nach ihrer Verhaftung hingeschafft? Wo befanden sich die Zellen in der Leistikostraße? Und unter welchen Bedingungen waren die Häftlinge dort untergebracht? Diese Zellen befanden sich in einem, zunächst sogar nur im Keller. Der Begriff der GPU-Keller ging natürlich auch nach 1945 in der Bevölkerung um. Das heißt, alle vorhandenen Kellerräume wurden umfunktioniert zu Zellen. Sie wurden dann Ende 1945, Anfang 1946 bereits so befestigt, dass sie richtige Gefängniszellen waren, die vergitterte Fenster bekamen, Sichtblenden davor, dass jeder Kontakt nach außen war. Was ich beschreibe, bedeutet eben die Situation, aus der heraus die Häftlinge zum Verhör geholt wurden. Das heißt, also die Häftlinge waren im Keller des Gebäudes in der Leistikostraße Nummer 1 untergebracht. Diese Kellerräume waren also abgeschottet von der Außenwelt. Es drang kein Sonnenlicht herein. Aber soweit ich das verstanden habe, brannte die gesamte Zeit Kunstlicht. Richtig, ja. In jeder Zelle war eine Glühbirne und darüber ein Korb, sodass man die Glühbirne weder rausschrauben noch beschädigen konnte, installiert. Und dieses Licht brannte Tag und Nacht, weil man durch den Spion, durch das Guckloch in der Tür, die Häftlinge beobachten konnte. Denn teilweise lagen sie dicht bei dicht auf den eingebauten Holzpritschen. Zum großen Teil waren diese Pritschen zu kurz, sodass schon dadurch alleine eine sehr quälende Situation entstand, weil wenn einem die Kante des Bettes die Waden absperrt, dann das schmerzt. Sie konnten also nicht locker liegen, zumal sie auch teilweise total überfüllt waren, diese Zellen. Die lagen dicht bei dicht und konnten sich also nicht frei bewegen. Sie mussten mit dem Blick zur Tür, sie mussten sichtbar sein, die Hände mussten offen liegen. Es war, und das wurde kontrolliert. Und wenn irgendwas nicht stimmte, dann wurde mit Füßen von den Wachmannschaften gegen die Tür gedonnert, sodass natürlich alle aufwachten. Und sie wachten dadurch natürlich auch auf, indem dann die Tür geöffnet wurde und der zum Verhör geholt wurde, angesprochen wurde, dass er kommen sollte und wurde dann nach oben geführt zum Verhör. Ja. Wie sah die Verpflegung der Häftlinge aus? Ja, sie war natürlich miserabel. Das heißt, sie haben unter Hunger gelitten, sie haben unter Durst gelitten, kriegten natürlich nur Wasser, eventuell morgens ein Becher Kaffee, natürlich Muckefuck, Ersatzkaffee, keinen Kaffee. Sie bekamen einmal am Tag eine Schale mit Brei, in dem eventuell mal ein Fettauge schwamm oder so. Oder auch abends und ein Stück Brot. Dieses Brot war klitschig und sättigend. War das alles überhaupt nicht. Es diente lediglich eben zum Erhalt derjenigen zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, wurde natürlich gesagt, das ist klar. Nun litten die Häftlinge nicht nur unter der Unterbringung, sie wurden auch dazu gezwungen, zermürbende Verhöre über sich ergehen zu lassen. Wie gingen die Vernehmungsoffiziere während der Verhöre vor? Die Verhöre fanden eben nicht in einer freien oder menschlichen Situation statt, sondern immer unter dem Druck. Und es wurde auch insofern gefoltert, als eben brutale Gewalt angewandt wurde. Es wurde geschlagen, es wurde gebrüllt, es wurde erniedrigt und es wurde verhöhnt. Und das sind Foltermethoden mit dem Ziel, denjenigen zum Geständnis zu bringen, dass er, das ist der wichtigste Vorwurf gewesen, Spionage betreiben wollte, betrieben hat oder beobachtet hat und nicht gemeldet hat und so weiter. Dieser Vorwurf ist der zentrale und das sollte gestanden werden, denn das sowjetische Rechtssystem hatte in seinem Zentrum die Geständniserpressung und man erpresste mit allen Möglichkeiten. Also jeder kann sich, denke ich, vorstellen, dass man diese Art der Folter nicht lange durchhält. Daher unterschrieben die Gefangenen früher oder später die in russischer Sprache verfassten Schuldgeständnisse. Daraufhin wurde der jeweilige Fall an speziell eingerichtete Militärtribunale weitergeleitet. Frau Kurze, wo fanden diese Verhandlungen statt und was ging dort vor sich? Die Militärtribunale bestanden eben aus drei Personen und sie fanden statt an, jedenfalls was Potsdam anbelangt oder Potsdam-Leistikostraße anbelangt, wird uns berichtet von den ehemaligen Häftlingen im Grunde an verschiedenen Orten. Entweder im Hause selbst, in der späteren, also Ende der 40er Jahre, im Hause selbst im Obergeschoss oder im Nachbargebäude, welches zu dem Gefängniskomplex dazugehörte, oder, und das wird am meisten berichtet, in der ehemaligen Kapelle des Kaiserin Augusta Stifts am Neuen Garten, damals Albrechtstraße, Ecke Leistikostraße. Genau, und dieses Gebäude befand sich eigentlich unmittelbar neben dem KGB-Gefängnis. Ja. Ja. Man muss dazu sagen, dass dieses KGB-Gefängnis ja nicht irgendwo installiert wurde, sondern es wurde in der Mitte des sogenannten Militärstädtchens Nummer 7 errichtet. Das betrifft den Potsdamer Bereich zwischen Pfingstberg, Neuem Garten, Schloss Sizilienhof, ein im Krieg nicht zerstörtes oder kaum betroffenes Gebiet, während ja Potsdam selbst total zerstört war. Nach der Potsdamer Konferenz wurde dieser Stadtbereich beschlagnahmt. Sämtliche Bewohner mussten ihre Häuser innerhalb von 8 Stunden verlassen und es wurde dort eben die sowjetische Militärspionage installiert mit allen Verwaltungsorganisationen und eben auch einem Gefängnis. Und in diesen Villen oder großen Wohnhäusern wurde das gesamte Personal, teilweise wurden noch Neubauten dazu gebaut für das Wachpersonal, aber der gesamte Bereich wurde ummauert und als Militärstädtchen, und dieses Wort Militärstädtchen muss man erklären, das ist eine zynische Bezeichnung, die also verharmlosen soll, was eigentlich das Zentrale dieses Städtchens ja war. Also das KGB-Gefängnis. Ja. Auf welcher Gesetzesgrundlage wurden die Inhaftierten des KGB-Gefängnisses verurteilt? Würden Sie sagen, dass das einem rechtsstaatlichen Vorgehen entsprach oder doch eher nicht? Jedenfalls nicht dem europäischen Verständnis oder west- oder mitteleuropäischen Verständnis der Rechtsstaatlichkeit. Es ging um die sowjetische Gesetzgebung und es handelte sich um das Strafgesetzbuch, was 1926 installiert wurde. Und dort, und das sagten übereinstimmend alle ehemaligen Häftlinge, die uns besuchten, und das geht auch aus sämtlichen anderen Berichten, aber es geht um den berühmten oder berüchtigten Paragraphen 58, der viele Unterartikel hat, und dieser Paragraph ist der zentrale Spionagevorwurf-Paragraph. Das ist das Benutzen. Man kann jedem Menschen letzten Endes Spionage vorwerfen. Und insofern haben wir keine anderen Fälle als nur solche, die Paragraph 58 wegen verurteilt werden. Es wurden ja vor allem die deutschen Gefangenen nach dem Paragraphen 58 verurteilt. Die sowjetischen Militärangehörigen ja eher nach dem Paragraphen 64, der ihnen dann also Vaterlandsverrat vorwarf. Ja, genau. Was also im Endeffekt auf dasselbe hinauskam, weil sie sich eben... Weil sie natürlich auch den Kontakt nach außen aufgenommen hatten, in irgendeiner Form, auch wenn man nur las oder einen Brief bekam oder so, das genügte ja schon. Wie lange waren die Gefangenen des KGB-Gefängnisses in der Leistikostraße im Durchschnitt dort untergebracht? Also nach unseren Erfahrungen war die Verweildauer zwischen 8 Wochen und sogar bis über ein Jahr. Das kam nun darauf an, ob zum Beispiel die Akte nach Moskau geschickt wurde, wie lange sie dort lagerte und wie viel Zeit verging, bis also das Urteil aus Moskau zurückgeschickt wurde oder so. Also man kann davon ausgehen, mindestens 8 Wochen, 9 Wochen. Und das ist schon eine erheblich lange Zeit. Meistens eben 4 Monate, 5 Monate. Nach ihrer Aburteilung durch die Militärtribunale wurden die Häftlinge aus der Leistikostraße weggeschafft. Ich hätte jetzt gern gewusst, worauf belief sich das durchschnittliche Strafmaß? Und wohin wurden die Häftlinge gebracht? Also das Strafmaß belief sich meistens auf 10 Jahre, 15 Jahre, 20 oder 25 Jahre, je nach sogenannter Schwere des Verbrechens. Und zwar nicht Gefängnis, sondern Arbeits- und Erziehungslager, was eben hieß Sibirien, das war der Kurzbegriff. Für jeden, der davon wusste oder später erfuhr. Die Urteilsverkündung fand, wie gesagt, eben entweder im Hause oder in dem Kaiser-Augusta-Stift statt. Und danach kamen die Häftlinge im Grunde ins Erdgeschoss, manchmal eben dann auch ins Obergeschoss des Hauses, wo große Zellen waren, denn es waren ja alte Büroräume, alte Wohnräume und so weiter, die umgewandelt waren, und das waren sogenannte Sammelzellen für die Transporte. Und die Transporte wurden so zusammengestellt, wie es eben sich ergab, Einzelheiten weiß man nicht, rückwärts auf das Gelände fuhr ein LKW, der hinten offen war, und darauf mussten die Häftlinge klettern, und dann mussten sie sich dort hinsetzen. Sie durften nicht miteinander sprechen. Es gab auch Fälle, wo sie in einem Auto transportiert wurden, aber das waren wenige. Eine Frau berichtet davon. Auf jeden Fall, wenn es so war, dann wurde ein Sack oder ein Bettbezug oder ein Tuch über ihre Köpfe gedreht, damit sie auch hier nicht wussten, wo sie sich befanden. Und das entspricht genau dem, was sie ja auch vorher nicht wussten. Sie wussten ja zum großen Teil nicht, wo sie sich überhaupt befinden, denn die stammten ja nicht aus Potsdam und hatten ja auch da sie ja nachts dorthin transportiert wurden, keine Möglichkeit, sich zu orientieren, auch keine Möglichkeit, irgendjemanden zu fragen. Das ist eine Foltermethode, den Menschen die Orientierung zu nehmen. Und nach der Urteilsverkündung und nach der Verladung zum Transport ging das weiter, bis sie eben entweder Richtung Ostbahnhof, Schlesischen Bahnhof, von dem aus sie transportiert werden, oder Wildpark, bis sie also auf den Verladebahnhof geschafft wurden. Was die Orientierungslosigkeit anbelangt, ist uns durch die Berichte der Häftlinge eben besonders berührend aufgefallen, dass einige, die aus dem Potsdamer Bereich stammten, das Mittagsläuten der Glocken der Pfingstkirche, die ja nur etwa 100 Meter entfernt steht, erkannten und sagten, und die konnten dann sagen, wir sind in der Nähe der Pfingstkirche. Und auf diese Orientierung hin sind einige Häftlinge dann nach 1994 zu dem Haus gekommen. Sie haben sich also erinnert, in der Nähe der Pfingstkirche muss es gewesen sein, und haben dann gesucht und sind dann zu uns gestoßen. Ja, ja. Bleiben wir noch ganz kurz bei dem Abtransport der Häftlinge. Sie wurden also auf dem Schienenweg in Richtung Osten transportiert. Einige nach Sibirien, einige aber auch nach Moskau, wo sie dann erschossen wurden. Ja. Ja, also es gab ja auch viele Todesurteile. Diejenigen, die nach Sibirien verschleppt wurden, wohin kamen die? Das ist sehr unterschiedlich. Unsere Ausstellung, die wir also 1997 und dann eben im Jahr 2000 gestaltet haben, hatte den Titel von Potsdam nach Workuta. Workuta ist praktisch das Kennwort für die Verschleppung und Deportation eben diese Verurteilten, wie es auch in der Bevölkerung bekannt war. Workuta kannten alle in der Nachkriegszeit. Sie kamen aber nicht nur nach Workuta, sondern in sämtliche möglichen Lager und sind also das Lager in Taischet bekannt. Sie sind über Moskau, wo sie im Lefortowo oder in der Lubjanka weiter verhört wurden, bis dann also endgültig das Urteil befestigt wurde. Bei Marlise Steiner zum Beispiel der Fall. Sie kam dann nach Kasachstan. Und so kann man sagen, sie sind für uns willkürlich in die Lager des Gulag gekommen. Aber die meisten tatsächlich nach Workuta. Und einige, die sich von Workuta her kannten und die Zeit überlebt haben dort, und nach dem Adenauer-Besuch 1955 wurden ja dann alle noch verbliebenen Häftlinge entlassen. Und sie nahmen wieder miteinander Kontakt auf und haben sich dann gegenseitig verständigt, wo sie hergekommen waren und so weiter. Sodass also die Menge, die überwiegende Mehrheit unserer Häftlinge tatsächlich in Workuta, nördlich des Polarkreises, war. Sie wurden transportiert über Brest, dann kamen eben die Wagen versetzt auf die russische Schienenbreite und dann direkt nach Workuta. Also Workuta war schon in der Zarenzeit als Kohlenbergbaugebiet erkannt worden. Immerhin hat der Zar damals gesagt, das sind unmenschliche klimatische Verhältnisse und dort können wir keinen Bergbau betreiben. Aber nach der sowjetischen Revolution, nach der Oktoberrevolution, galt das nicht mehr. Ja, vielen Dank erst einmal für diesen geschichtlichen Überblick. Kommen wir nun zu der Zeit nach 1994. Wie bereits erwähnt, verließen die nunmehr schon russischen Truppen die ehemalige militärische Sperrzone im Jahr 1994. In welchem Zustand befand sich das ehemalige Untersuchungsgefängnis zu jener Zeit? Dieses Haus war genauso gezeichnet durch die sowjetische Nutzung, ja, Benutzung, wie alle anderen Häuser in diesem Städtchen Nummer 7. Was es auszeichnete, in Anführungszeichen, waren die vergitterten Fenster. Und die sah man sowohl von der Großen Weinmeisterstraße aus, als auch von der Leistikostraße. Und jedenfalls mir ging es im Frühjahr 1995, als ich dort mit dem Fahrrad durch das Städtchen fuhr, so, dass ich mir sagte, was ist das denn? Das muss ein Gefängnis sein. Was soll denn das hier? Also dadurch fiel es auf, durch die Brutalität der Außenarchitektur, die vergitterten Kellerfenster und die vergitterten Fenster des Obergeschosses, zugemauerte Fenster im Erdgeschoss, zugemauerte Fenster auch im Souterrain, also im Kellergeschoss, was, wie wir dann später erfuhren, eben die Wohnung der Diakonin gewesen war. Also eine völlige Veränderung dieses Hauses. Und das war sehr auffällig. Mhm. Und das war auch das, weshalb ich dann also zurückkehrte, ein Jahr später dorthin, um zu sehen, was ist denn das eigentlich? Und da war, vielleicht ist das jetzt ganz günstig einzufügen, da war ein kleiner Schaukasten in der Leistikostraße vor dem Haus, mit der Telefonnummer von Amnesty International, die inzwischen im Haus einmal in der Woche ihr Gruppentreffen hatten. Mhm. An die habe ich mich zunächst gewandt, um zu fragen, was wird eigentlich, was war denn das hier? Also ist es im Grunde zunächst Amnesty International zu verdanken, dass diese historische Bedeutung des Gebäudes Mitte der 90er Jahre erkannt wurde. Ja, also die historische Bedeutung des Gebäudes wurde sofort von den Eigentümern des Hauses, nämlich dem Evangelisch-Kirchlichen Hilfsverein, als er, genau wie alle anderen ehemaligen Besitzer der Häuser drumherum, die nun ihre Häuser zurückbekamen, als sie dieses Haus besichtigen wollten und also wirklich verstört davor standen, nur in der Grundstruktur es wiedererkannten, weil sie ja auch nicht wussten, dass das ein Gefängnis geworden war. Es war ja hermetisch abgesperrt, dieses Gebiet. Es kamen ja keine Potsdamer da rein. So, und sie erkannten sofort, zumal als sie dann eben reingingen und die Zellen sahen und den inneren Zustand und alles. Sie erkannten sofort, dass das ein Ort in Zukunft sein müsste, an dem der Verletzung der Menschenrechte in extremer Weise ganz nachdrücklich erinnert werden müsste. Und der EKH war dann sofort daran interessiert, Amnesty International und Memorial zu benachrichtigen und sie dafür zu interessieren, dass die sich mit der Geschichte des Hauses und mit der Bedeutung des Hauses als Ort des Gedenkens und der Mahnung, aber eben auch der Versöhnung, daran lag dem EKH sehr viel, dass sie das erkennen und nutzen könnten. Und so kamen beide Organisationen zu diesem Haus. Ja. Wobei die historische Aufarbeitung dann sich wesentlich mehr auf Memorial verschob, während ich ja nun zunächst Amnesty anrief und mir eben von dem damaligen Leiter der Gruppe gesagt wurde, was, Sie sind Historikerin, also das ist ja wichtig, kommen Sie mal zur nächsten Sitzung. Und so bin ich rangekommen und dann zum Memorial. Ja. Wann wurde das erste Mal der Gedanke geäußert, daraus eine Gedenkstätte zu machen? Also das ergab sich eigentlich ganz natürlich und normal, weil der Gedenkstättengedanke Ende der 90er Jahre natürlich an vielen Orten diskutiert wurde, auch verwirklicht wurde. Gedenkstätte in der Lindenstraße oder Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten und so weiter. Und wir sagten, das sind wir, denn inzwischen hatten sich ja nun mehrere Häftlinge schon gemeldet und das sprach sich herum, da ja auch die Häftlinge untereinander Kontakt hatten. Es wurde in der Presse von diesem Haus berichtet. Und es meldeten sich bei uns im Laufe der Zeit eben weit über 60 ehemalige Häftlinge, Deutsche, und auch über Memorial St. Petersburg sowjetische Häftlinge, die also dann nach 1953 dort im Haus gewesen waren. Und Memorial oder die Mitglieder von Memorial, vor allem Sie in dem Moment, begannen dann also die Häftlinge zu interviewen, Zeitzeugengespräche durchzuführen? Als erstes wurde eine informierende Ausstellung gestaltet, die 1997 eröffnet wurde. Und zwar wurde die im Wesentlichen von Memorial St. Petersburg gestaltet. Ganz einfache Schautafeln, Textstellen, zum Beispiel den Paragraphen 58 darzustellen oder auf die Chruschtschow-Rede hinzuweisen, auf ehemalige Häftlinge, die damals nun dann schon bekannt waren, Hermann Schlüter, Schwoljus und so weiter, die Jugendlichen, die als 15-Jährige verurteilt worden waren und nach Vorkuta kamen oder nach Bautzen oder in eins der Speziallager in der sowjetischen Besatzungszone, des die dargestellt wurden. Und mit diesen Interviews begann tatsächlich eben die historisch aufarbeitende Arbeit von Memorial. Und aus den Aussagen der ehemaligen Häftlinge konnten wir rekonstruieren, wie es in dem Haus aussah. Sie berichteten, was in den einzelnen ihnen begegneten Orten und so weiter geschah. Und danach wurde dann die Ausstellung, die im Jahr 2000 eröffnet wurde, gemacht. Genau, das ist diese Ausstellung von Potsdam nach Vorkuta. Genau. Ja. Und die Ausstellung gibt es ja noch, die hat gestanden. Es war, das ist ganz wichtig, eine selbstführende Ausstellung. Das heißt, auf der Erdgeschossebene wurden in allen Räumen die verschiedenen Themen dargestellt, damit die Wände aber und alles so erhalten bleiben sollte in seiner Aussagekraft, in der Authentizität, wurden eine Art Pergament, Fahnen vor die Wände gehängt und von hinten beleuchtet, sodass man die Schrift lesen konnte und so weiter. Die Besucher konnten frei in dem Haus herumgehen, sich informieren, wo sie wollten. Wenn wir haben also vorne immer angeboten, wenn sie möchten, geführt zu werden, dann würden wir das gerne tun. Sonst könnten sie alleine sich in dem Haus umschauen und so wie Fragen sind, sofort kommen und dann würden wir das beantworten. Ja. Also das ist sehr wichtig, weil dadurch die Menschen verweilen konnten, wo und solange sie wollten. Ja. Es ist schon dem ehrenamtlichen Engagement der Mitglieder von Memorial zu verdanken, dass also das Gebäude aufgeschlossen wurde, dass dort immer jemand als Ansprechpartner vor Ort war. Dass also auch dann diejenigen Personen, die dort vor Ort waren, auch die Führungen durchführten. Und das gestaltete sich alles über ehrenamtliche Mitarbeiter? Ja, da möchte ich noch eine kleine Korrektur, eine sehr wichtige Korrektur. Im Memorial waren eben nicht die einzigen, die in dieser ehrenamtlichen Arbeitsgemeinschaft, die sich gebildet hatte, dabei waren. Es hat Amnesty International voll mitgearbeitet. Und vor allen Dingen, es kamen ehemalige Häftlinge, die sich bereit erklärten, mitzumachen, auch mitzudenken und mitzudiskutieren, wie es weitergehen sollte. Das war sehr, sehr wichtig. Es waren interessierte Bürger aus der Stadt Potsdam, aus der Mark Brandenburg, die einfach sagten, das ist ein Ort, der müsste erhalten werden. Und wenn das nur geht, mit ehrenamtlicher Mitarbeit, hier bin ich, ich mache gerne mit. Ob es nun ein Pfarrer aus irgendeiner Gemeinde war oder irgendein betroffener Familienangehöriger oder so. Es war eine absolute Bürgerinitiative. Das möchte ich sehr betonen, weil mir sehr daran liegt, dass das Interesse deutlich wird, was breit war, eben nicht nur die beiden Vereine. Es, die Gestaltung der Ausstellung und die historische Aufarbeitung, das war tatsächlich mit Hilfe der ehemaligen Häftlinge natürlich Memorial, weil das eins unserer Standbeine ist, genau wie bei Memorial Russland. Aber diese Arbeitsgemeinschaft, die war breit gefächert und die war engagiert. Und es war ja nicht selbstverständlich, dass das klappte, denn wir konnten ja, wie Sie schon andeuteten eben, wir konnten ja nur am Wochenende öffnen. Keiner hatte Zeit, die Leute waren ja teilweise berufstätig noch, konnten ja nicht die Woche über mitmachen. Wir haben also nur am Wochenende geöffnet. Allerdings, wenn Gruppen, Schulklassen oder zum Beispiel die Auszubildenden der Bundesdruckerei, die schrieben uns an, sie würden das Haus gerne sehen, sie seien am Dienstag den so und so vielen da, ob sie da geführt werden könnten. Dann wurden wir, dann haben wir untereinander Kontakt aufgenommen, wer kann hin, wer kann die Gruppe führen, beziehungsweise wer kann den Schlüssel zum Haus holen, denn der Schlüssel musste ja irgendwo verfügbar sein. Und zwar war das gut organisiert, der EKH hatte mit dem Hotel Sizilienhof verabredet, dass der Schlüssel dort deponiert wird und von den Betreuern des Hauses Leistikostraße abgeholt würde. Ja, Samstag früh, Samstag 17 Uhr wieder abgegeben, Sonntag früh wieder abgeholt und am Sonntagabend wieder abgegeben, sodass man eben dann am Dienstag, das Beispiel zu bleiben, hinfahren konnte und sagen, wir haben eine Führung und dann wurde das quittiert und dann ging man zurück und schloss das Haus auf und blieb so lange da, wie die Gruppe da war. Und dann schloss man das Haus wieder zu und brachte den Schlüssel zurück. Ja. Das war eine gute Organisation und das hat immer geklappt. Und vor allen Dingen hat immer geklappt, dass Sonntag das Haus geöffnet war. Und zwar alle Jahre von 1999, also 2000 dann endgültig, bis 2006 im Oktober. Wir konnten... Und das ist eine erstaunliche Leistung. Allerdings waren wir nicht in der Lage, von November einschließlich bis April einschließlich zu führen, weil das Haus nicht heizbar war. Und da war dann geschlossen. Aber die restliche Zeit über hat es diese Arbeitsgemeinschaft wirklich geschafft, dass immer jemand da war. Meistens zwei, weil es natürlich günstig war. Manchmal war einer im Haus zur Führung unterwegs, wenn also es gewünscht wurde. Der andere dann vorne mehr beim Eingang. Wir nannten das Kassenraum, obwohl wir keinen Eintritt verlangten. Nicht, das ist ganz klar. Wir haben eine Spendenbüchse gehabt und das ging uns also wirklich gut damit. Und wir hatten einen sogenannten Kassenraum eben. Aber da wurden dann die langsam erscheinenden Häftlingserinnerungen ausgelegt. Wir haben uns konzentriert auf die Literatur zur Leistikostraße. Die Erinnerungen ehemaliger Häftlinge sind im Vergleich zu der Zahl der Häftlinge, die wir kennen, die sich bei uns gemeldet haben, das sind, wie ich schon sagte, bei 60, 65, ist die Zahl der Häftlingserinnerungen sehr groß. Es sind nämlich 10%. Das ist ein erstaunlich großer Prozentsatz. Ich nenne da Günter Martins, der über seine Zeit geschrieben hat, eine Publikation, Rupinas Satt, Hände auf den Rücken. Ich nenne Marliese Steinert, das ist unsere früheste Zeitzeugin. Sie hat nämlich schon 1954 ihre Erlebnisse in Potsdam und in Kasachstan Erinnerungen geschrieben. Dann ist Hans-Günter Aurich, Bodo Platt, Reinhard Pöller, Hermann Schlüter, Heinz Schwoljos und Hergard Willmanns. Das sind die ehemaligen Häftlinge, deren Publikationen zur Verfügung stehen. Leider nicht jetzt im gegenwärtigen Zustand der Gedenkstätte. Aber das sind die Veröffentlichungen, die im Laufe der ersten 8 Jahre entstanden sind. Welcher Häftlingsbericht hat Sie ganz persönlich am meisten interessiert bzw. bewegt und warum? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich glaube, der Schlüssel war tatsächlich diese älteste Erinnerung von Marlise Steiner, die also 1953 Weihnachten zurückkam aus Kasachstan und 1954 ihre Erinnerungen in 3 kleinen, würde sagen, Vokabelheftchen festgehalten hat und ihre Tochter von unserer Initiative in Potsdam hörte und uns diese Heftchen schickte. Und in unserer Initiativgruppe brachte der Leiter diese Heftchen und sagt, ja, wer kann das lesen? Und ich habe mich sofort gemeldet und gesagt, im Geschichtsstudium haben wir auch noch Paläographie gehabt. Ich kann das lesen. Und dieser handschriftliche Zugang zu diesen Erinnerungen, der war ganz besonders anrührend, weil die Unmittelbarkeit wirklich einmalig war, und so war das hatte eine Art Auslöserfunktion für mich. Ich kann sonst eigentlich nicht eine Reihenfolge oder eine Wertreihe kann ich nicht sagen, weil besonders eben die Jugendlichen, Heinz Schwoljos und Hermann Schlüter, die mit 15 hier in diesem Haus inhaftiert waren und nach in Bautzen ihre Haftzeit absaßen, die Eltern nichts davon natürlich haben nicht. Also diese jugendlichen Schicksale ganz besonders betroffen, weil das so ungeheuerlich war, das in der Hand zu haben und dann auch mit den Leuten selbst zu sprechen. Vielen Dank. Okay, dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt, und zwar zur Entstehung der vom Land geförderten Gedenkstätte. Der Förderverein setzte sich sozusagen über die Organisation von Führungen und Veranstaltungen sowie die Publikation von Zeitzeugenberichten hinaus, auch für den dauerhaften Erhalt des Gebäudes und die offizielle Aufnahme in die Reihe der Gedenkstätten des Landes Brandenburg ein. Frau Kurze, was musste getan werden, also was ganz konkret, um den Ausbau des ehemaligen KGB-Gefängnisses zu einer offiziellen Gedenk- und Begegnungsstätte beim Land Brandenburg durchzusetzen? Das Tun war zweigleisig. Einmal, dass wir weiter Veranstaltungen wie Zeitzeugengespräche, Buchpräsentationen und solche Dinge machten und in der Öffentlichkeit bekannt machten. Wir haben immer im Frühjahr eine Eröffnungsveranstaltung gemacht, zu der auch sämtliche Vertreter der Politik, also der Bürgermeister und vor allen Dingen dann das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur eingeladen wurden, und sie auch kamen. Wir haben andere Gedenkstätten angesprochen, uns zu unterstützen. Wir haben mit dem Potsdam Museum Kontakt aufgenommen. Wir haben versucht, überall bekannt zu machen, wie wichtig das Haus ist, auch eben unterstützt durch die Publikationen, die wir haben. Das ist die eine Seite. Und das andere waren die Sachstandsschilderungen und die Anträge und die Briefe, die geschrieben werden mussten, eben an die Stadt, an das Ministerium, an den Bund, was auch immer möglich war, die Politik anzusprechen, dass sie sich dafür einsetzt, dieses Haus als Gedenkstätte zu institutionalisieren. Dazu gehörte natürlich auch die Restauration, die dem Eigentümer des Hauses, denn den gab es ja, natürlich nicht zumutbar war, aus finanziellen Gründen so ein Haus zu restaurieren. Da muss die öffentliche Hand natürlich da sein. Aber die Unterstützung des EKH in diese Richtung war dann, also besonders eben durch die Erfahrung, dass wir das Haus mit Engagement und mit viel Taktgefühl. Mhm. Ich denke, das ist es. Mit viel Taktgefühl, ja. Sowohl gegenüber den Oberen als auch gegenüber den ehemaligen Häftlingen, als auch den sämtlichen ehrenamtlichen Mitarbeitern übereinander oder untereinander, besser untereinander. Diese Erfahrung hat sicherlich viel dazu beigetragen, dass im Bund und im Land verstanden wurde, dass dies ein wichtiger Ort für die Geschichte der Nachkriegszeit ist. Und ein wichtiger Ort, um stalinistischen Terror, wie sie die Häftlinge erfahren mussten, oder wie ihn die Häftlinge erfahren mussten, und wie er sich eben in der Nachkriegszeit installierte, um den darzustellen. Es ist eines der eindrücklichsten Beispiele für die Geschichte der Zeit nach 1945. Ja, und diese Initiative hatte Erfolg? Ja, so kann man sagen. Genau. Also Mitte Dezember 2008 ist eben diese Gedenkstätte installiert worden. Das heißt, juristisch abgefedert. Es fand 2007 die Restauration statt. Seitdem entsteht dort eine Gedenk- und Begegnungsstätte, die vom Land Brandenburg gefördert wird. Ja, es ist nicht nur Land Brandenburg, sondern es sind immer zwei. Mhm. Das ist immer der Bund und das Land. Mhm. Und nachdem die beiden sich zu jeweils 50% der Kostenübernahme verpflichtet hatten, von da an ging das mit der Gedenkstätteninstitutionalisierung. Das ist das Wichtige, dass beide sich beteiligen an den Kosten. Mhm. Wie würden Sie das Konzept umschreiben, welches dieser neu entstehenden Gedenkstätte Ihrer Meinung nach zugrunde liegt? Wie soll die Geschichte des Ortes erfahrbar gemacht werden? Was wird dort momentan überhaupt gemacht? Im Haus Leistikostraße 1, also im ehemaligen Gefängnis, wird ab 2012 eine neue Ausstellung zu sehen sein, die Hintergründe für die Errichtung dieses Gefängnisses deutlich machen wird, die verzeichnen wird, die verschiedenen Häftlingsgruppen, die sich im Laufe der Jahre gemeldet haben. Es wird Führungen geben. Das Haus wird natürlich auch die Woche über Öffnungszeiten haben, denn bisher kann man ja nur Sonnabend und Sonntag das Haus wie früher besichtigen, aber dann sollen längere Öffnungszeiten eingerichtet werden. Der Neubau, der vor das Haus gebaut wurde, um eben Platz zu schaffen für sowohl Archivalien als auch die Arbeit einer Gedenkstätte, die jetzt nur sehr begrenzt stattfinden kann dort, Zeitzeugengespräche, Besucherempfänge, Ausstellungseröffnungen, Buchpräsentationen, all diese Dinge können nun in diesem Neubau dann nach 2012 geschehen. Wir wissen nicht, welche einzelnen Exponate dort zur Verfügung stehen. denn es gibt aus der frühen Zeit überhaupt keine Exponate. Das Haus selbst ist natürlich das zentrale Exponat. Das bedeutet die Pritschen in den Kellergeschossen, die Lampen, die Kerze, ein alter Aktenschrank, die vorgefundenen Nachtschränkchen und so weiter, die sind da, die haben aber mit der ersten Gefängniszeit nichts zu tun. Und von den Häftlingen gibt es aus dieser frühen Zeit auch nichts. Wann soll die neue Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikostraße Potsdam eröffnet werden? Uns wurde gesagt, Februar 2012. Hm. Memorial selbst ist aus der Inszenierung oder aus dem Betrieb der Gedenkstätte verhältnismäßig ausgestiegen? Ja, wir haben uns insofern auch zurückgezogen, weil eben keine Veröffentlichungen von Häftlingserinnerungen und so weiter ausgelegt worden sind. Ob das nun später dann klar wird, wie weit die historische Aufarbeitung von Memorial noch geleistet werden kann, ist auch nicht ganz deutlich jetzt vorauszusehen, aber auf jeden Fall sind alle Veröffentlichungen greifbar. Bei Memorial selbst. Mhm. Ja, okay. Dann, liebe Frau Kurze, ich danke Ihnen ganz herzlich für das interessante Gespräch. Und Orte des Gedenkens meldet sich in einem Monat wieder. Dann wird es um das Konzept der Erinnerungsorte gehen. Den Podcast zur Sendung finden Sie unter www.ortedesgedenkens.de und im sozialen Netzwerk Facebook unter Orte des Gedenkens. Auf Wiederhören!